Kundgabe 5002. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1950. Als Mensch verkörperte Lichtwesen. Jünger der Endzeit. Der Wille, mir zu dienen, reiht den Menschen in die Schar meiner Jünger ein, die ich beauftragte, das Evangelium zu verkünden. Jeder, der als Arbeiter im Weinberg des Herrn tätig sein will, ist mir willkommen, weil viele Schnitter benötigt werden in der Zeit des Endes. Ich werte nur den Willen und weise einem jeden die Arbeit zu, die zu leisten er fähig ist. Also weise ich keinen ab, weil ich alle benötige. Die Arbeit nun besteht vorerst in der Verbreitung meiner Liebelehre. Und es ist dies eine Mission, die überaus wichtig ist, weil die Menschen in der Endzeit völlig ohne Liebe dahin leben. Verständlicherweise muss, wer die Liebelehre verbreiten soll, auch selbst in der Liebe leben, ansonsten seine Worte ohne Wirkung blieben auf die Mitmenschen. Also kann ich zu Arbeitern in meinem Weinberg nur die Menschen brauchen, die selbst das Gebot der Gottes und der nächsten Liebe erfüllen, da nur solche Menschen fähig sind, meine Anweisungen entgegenzunehmen, aber auch nur solche Menschen mir freiwillig ihre Dienste antragen. Ein Wirken in uneigennütziger Nächstenliebe also ist erste Bedingung, um ein tauglicher Arbeiter in meinem Weinberg zu sein. Und einem solchen selbst in der Liebe stehenden Menschen schenke auch ich meine besondere Liebe. Ich sehe ihn an als mein Kind. Denn es hat mich als Vater erkannt und es will mir in Gehorsam dienen. Und darum kann ein jeder Mensch sich als mein Kind betrachten, der sich zur geistigen Mitarbeit mir zur Verfügung stellt, während die anderen wohl meine Geschöpfe sind, die ich liebe und niemals verlieren will, die aber erst sich als Kinder erweisen müssen, indem sie meinen Willen erfüllen. Meine Kinder also sende ich zu ihren Geschwistern, die ihren Vater noch nicht erkannt haben, und lasse diese von jenen belehren. Eine Mission, die von solcher Wichtigkeit ist, dass ich stets mit meinen Kindern zusammenwirke, um Seelen zu retten vom ewigen Verderben. Kinder, die schon zu mir gefunden haben, sollen auch den anderen den Weg zeigen, damit auch sie die Seligkeit meiner Gegenwart erfahren können, die sie gleichfalls zu meinen Kindern macht. In der Endzeit müssen auch Lichtwesen zur Erde niedersteigen, um den Menschen zu helfen, weil von gegnerischer Seite überstark auf diese eingewirkt wird und die Menschen zu schwach sind zum Widerstand. Diese als Mensch verkörperten Lichtwesen haben eine starke Seele, die mich anstreben, wenngleich sie als Mensch kein Rückbewusstsein haben, woher sie kommen. Sie werden immer nach oben streben und sich niemals von niederen Kräften beeinflussen lassen. Dennoch führen sie als Mensch auf Erden einen Kampf mit jenen, aus dem sie aber als Sieger hervorgehen. Eine starke seelische Kraft im Menschen lässt oft auf eine von oben stammende Seele schließen. Doch bewusst wird dies der Seele nicht, ansonsten ihre Mission an Bedeutung verlieren würde, die stets eine freie Willensentscheidung sein und bleiben muss. Sie kann es wohl ahnen als Folge vermehrten Wissens. Doch um ihrer selbst willen bleibt es ihr verborgen, bis zur Zeit völliger Vergeistigung, kurz vor ihrem Ableben, wo sie in geistiger Schau ihre Herkunft erkennt und voller Sehnsucht zurückverlangt dorthin, wo sie mit mir wieder vereint ist in Seligkeit. Ein solches als Mensch verkörpertes Lichtwesen kann großen Segen stiften auf Erden durch seine geistige Kraft und seine Liebe zu den Mitmenschen. Doch solange es auf Erden lebt, ist es nur ein Mensch, der genau wie jeder andere Mensch einen Entwicklungsgang zurücklegen muss, um die geistigen Kräfte entfalten zu können, denn er soll den Mitmenschen ein Beispiel sein, die das Gleiche erreichen können wie er, wenn sie willig dazu sind. Selbst die erhöhte Willenskraft dieser Lichtseelen kann der Mensch auf Erden aufbringen durch Inanspruchnahme der Gnaden des Erlösungswerkes, weshalb gerade diese Lehre eifrig vertreten wird von denen, die das Evangelium verkünden sollen. Jesus Christus als göttlicher Erlöser und seine Liebelehre soll den Menschen verkündet werden. Und dazu benötige ich meine Diener auf Erden, auf dass alle Menschen die Kraft finden, zur Höhe zu streben und sich von ihrem Peiniger zu befreien, der sie ins Verderben stürzen will, wenn ihnen nicht geholfen wird. Darum segne ich einen jeden, der diesen Seelen helfen will, der mir als Knecht in meinem Weinberg dienet, der als geistiger Mitarbeiter Licht verbreitet in dem Dunkel der Nacht, in dem in der Endzeit die Menschen dahin wandeln, ohne zum rechten Ziel zu gelangen. Und Licht verbreiten heißt, die Mitmenschen in der Wahrheit unterrichten, die ich selbst denen vermittle, die mir also dienen wollen. Amen.